Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo zusammen, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Ihre Gastgeberin Xiao Lan. 大家好. Ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir einige Ausdrücke gelernt, um sich auf Chinesisch zu bedanken. Man sagt meistens 谢谢 oder 谢谢你. Richtig. Und wie sagt man nichts zu danken auf Chinesisch? 不用谢. Und Entschuldigung heißt auf Chinesisch 对不起. 对不起. Wie antwortet man denn höflich auf solch einen Ausspruch? Erinnerst du dich noch daran? Ja, man kann 没关系 sagen oder auch 没事儿. Ganz genau. Hören wir uns doch einfach noch einmal die ganzen Ausdrücke an, damit Sie sich diese besser merken können. 非常感谢. 不用谢. 对不起. 没关系. 对不起. 没事儿. Okay, soviel zur Wiederholung der letzten Lektion. Weiter geht es mit einem neuen Thema. Ganz genau, zuerst ein Überblick über unsere heutige Lektion. 祝你生日快乐. 干杯. 你的电话号码是多少? 祝你生日快乐. 干杯. 你的 电话号码是多少? Gut, diesmal besuchen wir die Geburtstagsfeier eines Freundes. Mir gefällt diese Idee. Auf Deutsch sagen wir alles Gute zum Geburtstag, wenn wir das Geburtstagskind treffen. Wie sagt man alles Gute zum Geburtstag auf Chinesisch? Man kann Folgendes sagen. 祝你生日快乐. 祝你生日快乐. 祝 bedeutet wünschen. 祝. 你 heißt du. 你. 生日 bedeutet Geburtstag. 生日. Und 快乐 heißt glücklich. 快乐. Gut, man kann darauf mit 谢谢 antworten, also mit Danke. 谢谢 haben wir bereits in der letzten Lektion gelernt. 祝你生日快乐. Wollen wir uns den Dialog noch in einer alltagsnahen Situation anhören? Gute Idee. 祝你生日快乐。这是我妹妹，今天是她生日。祝你生日快乐。谢谢。 Nun, es kommt sehr oft vor, dass jemand eine Geburtstagsfeier gibt und ein paar Freunde einlädt, um gemeinsam zu feiern. Ganz genau. Und meistens trinkt man auch ein Gläschen dabei. Auf Deutsch sagt man dann Prost. Wie heißt das auf Chinesisch? Du kannst Folgendes sagen. Ganbei. Ganbei. Gan heißt dabei trocken. Gan. Und Bei bedeutet Tasse. Bei, Tasse. Ganbei. Ganbei. Hören wir uns nun folgende kurze Unterhaltung an. Ganbei. Ganbei. Alles klar. Und die Erwiderung darauf ist, wie im Deutschen, ebenfalls Ganbei. Man wiederholt also nur den Ausspruch. Ganz einfach also. Absolut richtig. Ganbei. Am Ende der Feier verabschiedet man normalerweise seine Freunde. Dabei kann es vorkommen, dass man sich noch nach einer Telefonnummer erkundigen möchte. Was sagt man in solchem einem Fall auf Chinesisch? Man kann zum Beispiel das sagen. 你的电话号码是多少? 你的电话号码是多少? Das ist etwas zu lang für mich. Kannst du das bitte Wort für Wort erläutern? Ja, gerne. 你的 heißt deine. 你的 电话 heißt Telefon. 电话. 号码 bedeutet Nummer. 号码. 电话号码 telephone number. 电话号码. 是多少 heißt wörtlich ist wie viel? 是多少？ 是多少？ Üben wir jetzt diesen Satz gemeinsam. Wir teilen ihn dabei in einzelne Abschnitte. 你的电话号码 Deine Telefonnummer. 你的电话号码 是多少？ 是多少？ Nun sprechen wir noch einmal langsam den ganzen Satz. 你的电话号码是多少？ 你的电话号码是多少？ Okay, hören wir uns jetzt den ganzen Dialog noch einmal an. Vielleicht kannst du dir diesen Satz nun einfach merken. Ich versuch's mal. 你的电话号码是多少？ 一二三四五六七八。 Alles verstanden? Nein, tut mir leid, die sprechen etwas zu schnell. Da komme ich noch nicht mit. Keine Sorge, wiederholen wir den Satz noch einmal. Gerne. 你的 heißt deine. 你的。 电话 ist das Telefon. 电话。 号码 heißt Nummer. 号码。 电话号码 telephone number. 电话号码。 是多少 heißt wörtlich ist wie viel. 是多少。 是多少。 Üben wir den Satz gemeinsam. Wie ist deine Telefonnummer? 你的电话号码是多少？ 你的电话号码是多少？ Und nun noch einmal der Dialog. 你的电话号码是多少？ 一二三四五六七八。 Moment mal, Xiaolan, in dem Dialog habe ich gerade etwas gehört, das sich nach verschiedenen Zahlen angehört hat. Was hat das bedeutet? Aha, eine gute Frage. Ich erkläre das kurz. Null heißt auf Chinesisch Ling. Ling. Und 1, 2, 3 heißt Yi, Er, San. Yi, Er, San. Und 4, 5, 6? Si, Wu. 六, 四, 五, 六. Und sieben heißt 七, 七. Und was heißt dann acht und neun? 八, 九, 八, 九. Eine Zahl fällt noch. Was heißt zehn auf Chinesisch? Zehn heißt 十. Sehr gut. Ein guter Start. In den nächsten Lektionen wollen wir dann mit größeren Zahlen weitermachen. Kurz vor Schluss noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China ist es ganz normal, Leute nach dem Alter zu fragen. Man selbst betrachtet diese Frage mehr als Aufmerksamkeit gegenüber den eigenen Personen. So fragt man zum Beispiel einen älteren Mitmenschen, Nin Gao Shou, das heißt, wie alt sind Sie? Mit dieser höflichen Ausdrucksweise wird zugleich ein gewisser Respekt entgegengebracht. Heutzutage sind mehr und mehr Männer und Frauen sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt und haben somit fast keine Zeit, eine Freundin oder einen Freund zu finden. Sie sind dann zwar vielleicht sehr erfolgreich in ihrem Beruf, fühlen sich aber gleichzeitig von ihren Eltern unter Druck gesetzt, einen Partner zu finden. Aus diesem Grund sind viele Leute auch etwas, nun ja, empfindlich, was die Frage nach ihrem Alter betrifft. Daher ist es oft ratsam, nicht gleich nach dem Alter einer Person zu fragen. Außer man kennt sich vielleicht schon etwas länger. Nun, das war's fast schon wieder für heute. Wie immer haben wir aber noch zum Abschluss ein kleines Quiz für Sie. Wie sagt man alles Gute zum Geburtstag auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, mailen Sie sie uns doch einfach an folgende Adresse: ger@cri.com.cn. Für mehr Informationen schauen Sie doch einfach auf unserer Internetseite vorbei. german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.